Deutschlandfunk. Nachtradio. Snake Eye in Erinnerung an den Musiker und Produzenten Jim Dickinson. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Die Fährte ist ein bisschen falsch. Es geht nicht um Paris, Texas, um diese Melodie. Wir sind in Mississippi, im nördlichen Mississippi. Aber dieser Song, Paris, Texas, die Titelmelodie aus dem gleichnamigen Film von Wim Wenders, hat mit dem Thema zu tun, denn dieser Soundtrack ist aufgenommen worden von Ray Cooder und von David Lindley, Cooders Gitarristen zu dieser Zeit, und von Jim Dickinson. Jim Dickinson war vieles in seinem Leben, geboren am 15. November 1941 und gestorben am 15. August 2009, also vor wenigen Wochen. Memphis wieder einmal. Wieder einmal Memphis, beziehungsweise nicht ganz südlich von Memphis. 50 Kilometer sind es bis in die Stadt, beziehungsweise aus der Stadt heraus. In östlichen Ausläufern der North Mississippi Hills, sanfte Hügel, viel Grün, eine alles in allem beruhigende Landschaft, beruhigend für die Nerven und die Seele, viel Platz. Von Süden kommt an Coldwater vorbei, dann rechts auf eine unbefahrene Landstraße, durch Wald, eine Kirche, dann links, Häuser mit großen Grundstücken. Der Grundstückspreis muss mal magnifik einmalig gewesen sein. Am Briefkasten, hat er gesagt, hänge ein rotes Halstuch durch eine lange Einfahrt. Dann ist bzw. war man bei ihm zu Hause in Independence, Mississippi, USA. Independence, Unabhängigkeit in der Mitte des Nirgendwo. 5 Quadratkilometer Land, 4 weitere an der Autobahn. Dieses Grundstück hat es in sich. Ein Vorplatz, ein Schwimmbecken in einem Bottich, 2 Trailerhomes, viel Platz für ihn und seine Frau. Seine Jungs Luther und Cody, die North Mississippi All-Stars, haben ihre eigenen Eigentümer. Ein Trecker, ein altes Auto, ein Schulbus, hinten im Garten ein Wohnwagen, ein Airstream, ein weiteres Haus, sein Studio. Ein ungewöhnliches Studio. Ein Studio, das einmal eine Scheune war. Der Airstream ist nicht der, der auf einem LP-Cover von eben Ray Cooder zu sehen ist. Nein, er ist aus der Zeit, bevor Dickinson mit Cooder zusammen war. Jim Dickinson. Nochmal geboren im November 1941 in Little Rock, Arkansas. Als er 8 war, mit den Eltern nach Memphis. Ende der 50er, die ersten Bands. Studium in Waco, Texas, zurück nach Memphis. Abschluss an der Universität in Geschichte und Anthropologie. Beteiligte sich neben Ferry Lewis, Sleepy John Estes und Fred McDowell am mittlerweile bekannten Memphis Country Blues Festival, arbeitete als Musiker, als Sänger, Gitarrist und Pianist für diverse in Memphis ansässige Aufnahmestudios, etwa Chips Moments American Studio, John Fry's Arden Studio und Sam Phillips Recording Service. Als 1964 You'll Do It All the Time entstand, rief Bill Black, ehemals Elvis Bassist, ein paar Leute zusammen, weil er so etwas noch nie gesehen hatte. Jim Dickinson and the New Beale Street Sheiks, all you'll do it all the time. If I let you get away with your one show, do it all the time. Now you may think you got me fooled, baby, but that it just ain't that kind. Now if you hate, do it all the time, Jim Dickinson and the New Beale Street Chicks. Die Beale Street, das war bzw. ist die Vergnügungsstraße in Memphis, Tennessee, damals ein wenig länger als heute, weil viele Häuser abgerissen worden sind, damals nicht asphaltiert im Gegensatz zum heute. Das heißt, bei schlechtem Wetter stand die Straße unter Wasser auf der Beale Street. Kaschemmen, Kneipen, Lokale, Bars mit und ohne Musik, Bordelle, ein paar Geschäfte, etwa Schwabs, ein Pfandhaus oder Meyer Lanskys, ein Bekleidungsgeschäft, bei dem auch Elvis seine Sachen erstand. You'll Do It All The Time, das war 1964, aufgenommen bei Sam Phillips. Und auch die nächste Nummer, der nächste Song, den wir hören, der ist bei Sun produziert worden. Dieser Song gilt als die letzte wichtige Aufnahme, als die letzte Aufnahme von Bedeutung von Sun. Die Band, bei der Jim Dickinson spielte, nannte sich The Jesters. Produziert das Ganze von Jerry Phillips, dem Sohn von Sam Phillips. Und der Song, der heißt Cadillac Man. We'll be right back. So endet das Stück nun leider Gottes mal. Der Song hieß Going Down Slow, ein alter Blues, geschrieben von James Odin. Und die Band, das waren die Soldiers of the Cross mit Jim Dickinson. Gesang, Keyboard und Orgel. Aufgenommen 1969 beim Memphis Country Blues Festival. Und die Band, diese Soldiers of the Cross, die Band war eine Art weiße Memphis Supergroup. Aber irgendwie kam alles anders. Aus dem Musiker wurde ein Studiomusiker und ein Produzent. Als Musiker war er meist Pianist und Gitarrist. Pianist und Gitarrist in erster Linie. Denn vor Jahren hatte er gelernt, wenn ihn jemand zu einer Session bestellt und fragt, spielst du das und das Instrument, dann sage ja. Und er versuchte eigentlich alles zu spielen, bis auf das, in was er hineinblasen musste. Nun zum Produzenten. Es ist nicht ganz klar, wer alles dabei war. Er nimmt an, sagte er damals, die Rolling Stones und Bob Dylan seien die, an die man sich am meisten erinnern kann. Big Star, die Replacements wollten ihn haben. Mojo Nixon, einer seiner Favoriten. Green and Red, die True Believers. Eine CD mit den Spin Doctors, die nie erschienen ist, die Texas Tornadoes. Er machte das seit vielen, vielen, seit 45 Jahren. Und da kann man einige vergessen. Jason at the Scorchers, Steve Forbert, G. Love, Calvin Russell, Screamin' Jay Hawkins als Produzent, als Studiomusiker, alphabetisch von hinten, Jerry Jeff Walker, Toots and the Maytals, John Spencer, Blues Explosion, Sam the Sham, Sam and Dave, Kim Salmon, Billy Lee Riley, Primal Scream, Poi Dog Pondering, Esther Phillips, Ronnie Millsap, Lulu Los Lobos, Betty Lavette, Albert King, John Hyatt, Ronnie Hawkins, Arlo Guthrie, Golden Smog, Giant Sand, Aretha Franklin, Frank Dion, Willie DeVille, Albert Collins, Petula Clark, Bonnie und Delaney Bramlett, Brooke Benton, Hank Ballard, um ein paar zu nennen. Letztlich war es Zufall gewesen, denn er hatte einen Vertrag bei Atlantic Records unterschrieben. Eines der Hausstudios von Atlantic war im Süden, in Alabama, Muscle Shoals, Alabama. Fame hieß das Studio, Ruhm. Sie hatten eine Hausband, Roger Hawkins, David Hood, Barry Beckett, Jimmy Johnson, und sie hatten noch eine Hausband, die Dixie Flyers. Das war seine Band, Jim Dickinsons. Cannonball Adderley hatte da produziert und Aretha Franklin und Joe Zawinul und natürlich Duane Allman. war Nashville Country und Memphis Blues und Soul war Muscle Shoals, irgendwie alles zusammen, beziehungsweise Country, Blues und Soul waren abrufbar. Und schnipp, dann spielten sie Blues, Soul oder Country. Eine Band aus England dachte damals, den Klang des Südens einzufangen und zu reproduzieren und herstellen zu können. Das war 1969 die Band, das waren die Rolling Stones, und der Song, bei dem Jim Dickinson Piano spielt, das war Wild Horses. Die Rolling Stones Wild Horses, aufgenommen, wie gesagt, 1969, im Dezember 1969 in Muscle Shoals, Alabama. Veröffentlicht erst auf der LP Sticky Fingers 1971. Bleiben wir noch einen Song in Muscle Shoals, Alabama. Aretha Franklin, Jim Dickinson wieder am Keyboard. Die LP hieß Spirit in the Dark. Der Song The Thrill Is Gone from Yesterday's Kiss. Eine komische LP von Aretha Franklin. Soul natürlich, aber sie sang nur fremde Songs, etwa Let It Be oder Bridge Over Troubled Water oder solche Songs. Und eben The Thrill Is Gone, Aretha Franklin. Gone away, yeah, yeah, yeah. The Thrill Is Gone, Aretha Franklin. Von B.B. King wird der Song etwas bekannter sein, natürlich. Ohne die Rolling Stones, hat Jim Dickinson mal gesagt, hätte er die Kraft der Spontaneität nie verstanden, damals 1969. 1970 dann sollte er was mit Bob Dylan machen in Muscle Shoals, Alabama. Er war noch immer bei Atlantic, doch die Session wurde abgesagt. Dann seine Zeit mit Ry Cooder. Dickinson co-produzierte Into the Purple Valley und Boomer's Story. Als Musiker war er Slideria und ein paar anderen gewesen. Und dann die ganzen Soundtracks von und mit Cooder, auf denen er als Musiker war oder die er produzierte. Zum Beispiel Paris, Texas, Alamo Bay und so weiter. Und so fort. Die kreativste Arbeit, die er je gemacht habe, sagte er. Und Memphis, immer noch eine große Kleinstadt. Memphis ist ein komischer Ort, ein harter Ort gewissermaßen. Sie nennen ihn nicht umsonst Home of the Blues. Aber es gibt hier etwas, das ich, erinnerte er sich, unbedingt brauche. Als ich nach Miami zog, um für Atlantic Records zu arbeiten, hatte ich einen großen Fehler gemacht. Ich gestand mir nicht ein, dass hier in Memphis geografisch etwas war, das ich für meine Musik brauchte. Das ist so. Ich war immer wieder lange in Kalifornien. Wenn ich zu lange dort war, begann ich merkwürdig zu spielen. Hier in dieser Gegend gibt es was, das zu den Musikern spricht. Historisch ist das einfach zu sehen. Das klingt möglicherweise verrückt. Ich glaube, es hat mit der Lage knapp über dem Meeresspiegel zu tun. Die schwitzige Stelle, an der die Luft dick genug ist, um gut zu klingen. So war er also nur 6 Monate in Miami. Abgesehen von den erwähnten Aufenthalten in Kalifornien, Los Angeles wegen Ry Cooder. Doch gerade Los Angeles hatte doch Ende der 60er, Anfang der 70er eine spezielle Art der Musik. Natürlich definitiv die goldene Ära der Schallplattenproduktion in puncto der Bedingungen, welche Musiker man haben wollte, welches Studio man haben wollte. Das war ein Traum, der wahr wurde. Doch trotzdem, was er musikalisch brauchte, das war in Memphis, Tennessee. Und er musste zurück, um es zu bekommen. Jedes Studio hat seinen eigenen Klang. Richtig, natürlich. Und wie ist man Produzent? Es ist jeden Tag, den man zur Arbeit geht, anders. Natürlich arbeitet jeder Produzent anders. Er versuchte nie, sich in die Musik zu verwickeln. Er versuchte, die Musik aus den Musikern herauszubringen, auch bei den Begleitmusikern. Denn er wusste ja, was er spielen würde. Aber ich will hören, erzählt er damals weiter, was sie spielen und sehe zu, dass sie es schaffen. Ich habe viel mit Bands gearbeitet und fand über die Jahre heraus, dass Bands intuitiv das richtige Arrangement gestalten. Aber sie spielen nicht notwendigerweise zusammen. Sie hören sich selbst zu, den anderen hören sie nicht zu. Es ist ein gewaltiger Unterschied, live oder im Studio zu spielen, 2 völlig unterschiedliche Dinge. Und ich will Ihnen immer beibringen, wie man im Studio arbeitet. Aber das dauert zu lange. Was ich mittlerweile versuche, ist, den kreativen Funken einzufangen und den Abfall zusammenzufegen, festhalten, aufbewahren. Als er anfing, in seinem eigenen Studio zu arbeiten, hatte er 2 Monobandmaschinen zur Verfügung. 2 Monobandmaschinen und 5 Mikrofone. Nachbearbeitung, no way. Festhalten, aufbewahren, wie denn? Heute kann man alles aufbewahren. Das sei sowohl gut wie schlecht, sagte er. Und die kreativen Möglichkeiten heutzutage, naja, nun, ein Mann der alten Schule, also was soll er gesagt haben? Lächerlich. Die nächste Aufnahme, die wir hören, er hat produziert und spielt wieder Klavier. Tina the Go-Go Queen, geschrieben von Mac Rice. Mac Rice, der war bei Stax, unter anderem der Autor von Mustang Sally. Und die Band, das war eine Band aus Memphis, eine bekannte Band damals, neben Big Star, die Jim Dickinson auch gemacht hat. Die Band, das war in diesem Fall Taff Falco's Panther Burns, Tina the Go-Go Queen. deliver a few words on the topic of the wages of sin. Long, long time ago, when I was nothing but a little boy, going to Bellevue Baptist Church Sunday School, the Reverend Robert G. Lee came into my Sunday school class, and he got down on his knee. And he had long white hair, and he had a big white suit on, and he had a white shirt on, and a little skinny black tie. And he sat down there on his knees, and looked like he was gonna sing Mammy. But he didn't sing Mammy, he preached his sermon. And the sermon was called Payday Someday. It was about a girl named Frankie, and Frankie started out with lots of advantages in life out in East Memphis, and she ended up a drug addict, and she ended up a prostitute, and she ended up dying in the electric chair. And that was the sermon called Payday Someday, and I'm here to tell you today that it's still coming, baby. The big one is still coming. And I don't care who you are, I don't care where you are, listen to the sound of my voice tonight. You might be out there riding along in your automobile. You might be out there somewhere in the suburbs in Babylon. I want you to reach out, put your hand on the radio. I want you to let me know, can you feel it? Can you feel it? That's the cosmic countdown, baby. That's the tick-tock of time, and it's running out. Fare has got nothing to do with it. Fare's what you pay when you ride the bus. Fare's where you go when you want to see the pigs race. And it's just like Ma Rainey used to say, there ain't never been enough, and it's too damn late already. So rough getting by. Seem like old fate. Have up and die. Ah, girl, I'm gonna buy me a policeman so I don't be robbed. Use cold money talks. Just on your shoulders, your bones. Money Talks, das war der Song, und gesungen und gespielt wurde er von Mud Boy and the Neutrons. Und Mud Boy and the Neutrons, das war seine Band, Jim Dickinsons Band. Er gesang und Keyboard und Orgel und manchmal alles andere auch noch. Louis Armstrong hat mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Musik, gute Musik und schlechte Musik. Er versuchte den Leuten, selbst wenn die Musik schlecht war, ein wenig zu helfen. Das war der Job des Produzenten, die Aufnahme mit ihm ein wenig besser zu machen, als die, wenn er nicht da wäre. Manager insbesondere hatten immer wieder eine dumme Frage: Wie gut wird die Aufnahme sein? Und seine Antwort war immer: Etwas besser als dein Schlagzeuger. Der nächste Song, geschrieben von Chuck Berry, Memphis, Tennessee, Jerry Lawler singt ihn und Jim Dickinson spielt Klavier. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party that tried to get in touch with me. She could not leave a number, but I know who placed the call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd call me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge. Just a half a mile from the Mississippi Bridge. Last time I saw Marie, she was waving me goodbye. Hurry home drops on her cheeks that trickled from her eyes. We were pulled apart because her mom did not agree. Tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. With her in Memphis, Tennessee. We'll be right back. Das war eine Band, die mal als zweitbeste Barband tituliert worden ist. Wer war die erste? Green or Red, Zombie for Love von der LP Here Come the Snakes 1989. Jim Dickinson hat 2,5, 3 LPs bzw. CDs mit Green on Red gemacht. Bis zu den Nachrichten noch ein Song von Mudboy and the Neutrons, also von seiner eigenen Band, Let Your Light Shine on Me. All right, being as how it's Sunday, all right, we can stay in G for a minute. I'll do a semi-spiritual. Let it shine on me. Let it shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Shine. Light.